Ein Leichentuch aus Gischt von Sam Llewellyn. Regie Tim Vohwinkel. Endlich. Endlich war ich eingeschlafen. Das Tosen der schweren See drang immer schwächer in mein Bewusstsein. Mein Körper lag in der kleinen Koje eingezwängt wie in einem Sarg. Doch dann war ich plötzlich wieder hellwach. Das unaufhörliche Stampfen meiner Koje hatte schlagartig aufgehört. Was? Gott, was ist denn los? Oh, Ed. Hey, Ed. Ed. Ed. Ed, die Ankerleine. Verdammt nochmal. Was ist denn? Es war ganz deutlich zu spüren. Unser Boot trieb in trügerischer Ruhe vor dem Wind. Und die tückischen Klippen von Curra Rock waren nur noch einen Steinwurf entfernt. Die Ankerleine ist gebrochen. Was? Das kann doch niemals. Los, an Deck. Alle Mann an Deck. Ach, Ankerleinen brechen doch nicht. Das gibt's doch nicht. Verflucht nochmal. Alan! Wo ist Alan? Alan! Jake! Jetzt komm hier rüber! Alan, da bist du ja! Wo warst du? Wir waren verdammt nochmal dabei, auf den Felsen von Curra Rock zu zerschmettern. Los, hilf mir, die Rettungsinsel klar zu machen! Was? Nein! Wir brechen gleich auseinander! Wir müssen über Bord! Schwimmen! Los, schwimmen! Was? Schwimmen? Wohin denn? Ein Stück weiter gibt es einen kleinen Strand, Alan! Alan! Schwimmen! James, wir müssen... Wo ist Alan? Über Bord! Wir müssen auf ins Wasser! Sofort! Ich bleibe! Das ist mein Boot! Verstehst du? Ich kann es doch nicht einfach mitbauen! Ed, dieser Trottel. Ich musste ihm erst eine verpassen, damit er über Bord ging. Dann sprang auch ich. Ein Trimaran besteht aus einem Mittelrumpf, an dem mit jeweils zwei kräftigen Querträgern die beiden Ausleger angebracht sind. Zwischen den einzelnen Rümpfen und den Trägern ist ein Netzwerk gespannt, das Gewicht spart und den Bewegungsspielraum für die Crew erhöht. Die Street Express war ein Trimaran und als solches ein reines Sportboot. Und sie hatte Ed, ihren Eigner, 400.000 Pfund seines sauer verdienten Geldes gekostet. Ich, James Dixon, war sein Freund und hatte ihn auf der Trimfahrt begleitet, zusammen mit dem jungen Segler Alan Burton. Von unserem südenglischen Heimathafen Pulteney aus waren wir nach Westen gesegelt, Richtung Irland, als uns hier in der Bucht von Ardmore der Sturm gezwungen hatte, Anker zu werfen und abzuwarten. Diese Schweinehunde, diese gottverfluchten Schweinehunde, was ist das nur für eine verdammte Scheiße? Du sagst es. Wenigstens haben wir es bis hier an den Strand geschafft. Wenigstens das. Irgendjemand hat uns trockene Kleidung verschafft und etwas Warmes zu trinken gegeben. Im fahlen Licht der Morgendämmerung begannen die Suchscheinwerfer zu verblassen. Das Rettungsboot von Ewell boxte sich durch die immer noch hohen Seen jenseits der Landspitze. Ich habe die Versicherungsmakler angerufen. Die wollen eine Untersuchung einleiten. Eine Untersuchung? Ja. Wegen Alan? So wollen die wegen Alan? Nicht wegen Alan. Wegen der Ankerleine. Die wollen nicht glauben, dass sie von alleine gebrochen ist. Vielleicht lebt Alan ja noch. Ja, vielleicht. Wäre ja nicht schlecht, denn dann könnte er uns vielleicht erklären, wieso die Ankerleine gerissen ist. Du verdächtigst Alan? Hm. Aber du spinnst doch, ey. Du hast sie doch nicht alle. Mhm. Kann sein, das kann gut sein. Aber eine halbe Million Pfund, das ist alles, was ich jemals besessen habe. Mittags flaute der Wind ab und der Atlantik wogte als weite blaue Fläche in die Bucht hinein. Ich stand auf dem hellen Sand und beobachtete die Fischerboote, die noch immer suchend in Begleitung weißer Möwen in der ganzen Bucht umherfuhren. Bei Einbruch der Dunkelheit ging ich los und holte Ed aus einem Pub. Mit einem Leihwagen fuhren wir nach Cork, gingen in ein Hotel und am nächsten Morgen bestiegen wir ein Flugzeug nach Plymouth. Eine Nacht allein im Hotelzimmer kann zu allerlei Grübeleien führen. Hatte Ed wirklich nur die Versicherungssumme im Sinn? Hatte er Schulden? Es war bekannt, dass er spielte. Aber vor allem, wer war Alan Burton? Niemals zuvor hatte man etwas von ihm gehört. Terry Tanner hat ihn mir empfohlen. Terry Tanner? Der Terry Tanner? Der Terry Tanner. Er hat ein Empfehlungsschreiben von ihm. Warum wollte er, dass wir ausgerechnet Alan mitnehmen? Tanner hat mir einen Sponsor für die Saison versprochen. Da habe ich nicht lange gefragt, als Alan mit dem Schreiben von mir auf der Pier stand. Terry Tanner. Allein sein Name hatte in Seglerkreisen einen magischen Klang. Tanner war ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sich ganz nebenbei den Spaß leistete, als Vermittler Sponsoren für Profisegler ausfindig zu machen. Eine 500.000 Pfund weg. Einfach weg. Und ich habe kein Boot für die Saison. Ed, du kannst bei mir erneuern, wenn du willst. Bei dir? Das heißt, du hast dann... Ein Boot, ja. Ist fast fertig. Ein Katamaran. Die Secret Weapon. Aber warum hast du mir das nicht schon früher erzählt? Ich musste sie mehr oder weniger heimlich bauen lassen. Damit Harry nichts davon mitbekommt, verstehst du? Harry Blake, dein Geschäftspartner, wieso? Harry ist mein Kompagnon. Gleichberechtigter Teilhaber meines Holzhandels. Und? Er ist eine Landratte und hat keinerlei Verständnis für das Segeln. Weniger dafür, dass ich Geld aus der Firma für den Bau eines Katamarans verwendet habe. Moment mal, das bedeutet ja... Das bedeutet, wir sind Konkurrenten. Jetzt nicht mehr. Dein Boot ist im Eimer, schon vergessen. James? Wenn du es warst, der die Ankerleine gekappt hat, natürlich war ich es nicht, Ed. Als wir in Plymouth landeten, verschwand Ed grußlos mit einem Taxi in Richtung Innenstadt. Ich vermutete, dass er es eilig hatte, zu seiner Bank zu kommen. Das brachte mich auf meine eigenen Geldprobleme. Ich hatte zwar ein Boot, aber im Gegensatz zu Ed keinen Sponsor. Grübelnd steuerte ich meinen alten Jaguar, der brav im Parkhaus des Flughafens auf mich gewartet hatte, zurück nach Pulteney. Pulteney Rare Woods hieß meine Firma. Ein kleiner, aber feiner Handel mit heimischen Edelhölzern, wie sie vornehmlich im Yachtbau verwendet werden. Doch eines Tages musste ich mir eingestehen, dass ich nicht der talentierteste Kaufmann war. Ich hatte hohe Schulden. Deshalb musste ich Harry mit ins Boot nehmen. Es dauerte nicht lange und ich bereute das zutiefst. Wie oft soll ich es dir noch sagen, Jim? Wir müssen expandieren. Wir brauchen mehr Lagerfläche und wir müssen endlich tropische Hölzer mit ins Programm nehmen. Daran führt kein Weg vorbei. Tropenholz. Harry, ohne mich, das weißt du ganz genau. Tropenholz ist der Renner im Yachtbau schon seit 1-2 Jahren und du willst das Geschäft der Konkurrenz überlassen. Welche Konkurrenz denn? Versteh doch, Harry, bei Importholz aus Übersee können wir die Qualität des Produktes nicht mehr kontrollieren. Das hat was mit Rare zu tun. Es ist Holz, James. Holz, nicht Harry, weiter. Harry, jetzt hör doch zu. Ich kann doch nicht einfach... Muss ich dich erst daran erinnern, dass mein Gesellschaftervertrag eine Klausel beinhaltet, die dich zwingen kann, mich binnen 30 Tagen auszuzahlen, wenn wir uns über den geschäftlichen Kurs nicht mehr einig werden können? Das kannst du nicht tun, Harry. Wie wäre es denn, wenn du dein Boot verkaufen würdest? Welches Boot? Die Secret Weapon. Dachtest du vielleicht, ich würde nichts davon mitbekommen? Halt mich nicht für blöd, James. Nun, wenn du das Boot nicht verkaufen willst, dann kannst du mir ja stattdessen deine Anteile vom Geschäft überlassen. Ach, du willst alles für dich alleine? Ist es das? Ich bekomme deine Anteile ganz automatisch, nämlich wenn du nach 30 Tagen nicht zahlen kannst. Jetzt sei doch vernünftig. Morgen gehe ich zum Notar. 30 Harry, Tage. James. Harry. Ab morgen. Wie hatte er nur von meinem Boot erfahren? Und wieso hatte ich das mit der 30-Tage-Klausel damals nur so auf die leichte Schulter genommen? Pulteney Rare Woods. Spreche ich mit James Dixon? Am Apparat. Agnès de Staël, ich schreibe für Paris Weekend an einer Reportage über die englische Segelszene. Wie man hört, hatten Sie vor der irischen Küste eine schwere Avarie? Ja, aber ich möchte mit der Presse nicht darüber... Stimmt es, dass jemand die Ankerleine durchgeschnitten hat? War es der eigene vielleicht sogar selbst? Wie hieß er doch gleich? Ed Boniface, hören Sie, Miss Staël, ich will nicht mit... De Staël, bitte. Ich bin Französin, wie Sie sicher hören können. Schön für Sie, aber deswegen will ich trotzdem nicht mit Ihnen reden. Guten Abend. Es hatte mir gerade noch gefehlt, mit schlechter Presse im Rücken zu versuchen, einen Sponsor für die Saison zu finden. Apropos, wieso sollte ich nicht auch einmal mit Terry Tanner sprechen? Vielleicht konnte er mir einen Sponsor besorgen. Auf diese Weise hätte ich rechtzeitig genug Geld gehabt, um Harry auszubezahlen. Die laufenden Kosten der Saison brauchte ich bloß mit den Einnahmen zu decken. Das erste Rennen der Saison war das sogenannte Cherbourg. Es wurde Zeit, dass ich das Training aufnahm. Hallo Jim, hab von deinem Unfall gehört. Alles in Ordnung? Wie man es nimmt, Charlie. Wie man es nimmt. Gleich am nächsten Morgen fuhr ich zu Charlie Agatha, meinem Bootsbauer. Ich traf ihn auf einem Steg in dem Teil des Hafens, der für Hochleistungssegler reserviert war. Vor ihm dümpelte im Wasser ein stolzer Katamaran, die Secret Weapon. Zwei 60 Fuß lange Kevlar-Schwimmer, die durch drei 40 Fuß lange Querträger verbunden waren. Der imposante Mast aus Kohlefaser ragte aus einem Aufbau in der Mitte und lenkte den Blick in die Höhe weg von der Ruderanlage und ein paar engen Kojen. Charlie war der beste Bootskonstrukteur der Küste und er war mein Freund. Was ihn aber unbezahlbar für mich machte, war sein Talent als Segler. Zum Glück war er bereit, bei mir anzuheuern. Hör mal zu, Charlie. Wir müssen uns über die Saisoneröffnung unterhalten. Die Cherbourg-Regatta? Willst du da wirklich schon mitmischen? Na, warum denn nicht? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Dann werden wir schnell eine Crew zusammenstellen und mit dem Training beginnen müssen. Kein Problem, ich kenne die richtigen Leute. Ja, aber kannst du sie auch bezahlen? Wir haben noch keinen Sponsor. Ich erzählte ihm von meiner Idee, Kontakt mit Terry Tanner aufzunehmen. Terry Tanner? Das trifft sich gut. Tanner will heute Abend mit einer Motorjacht hier im Hafen von Putney einlaufen. Er veranstaltet an Bord eine Party, um Segler mit potenziellen Sponsoren zusammenzubringen. Was? Das erzählst du mir jetzt erst? Na los, Charlie, an Bord. Wir müssen uns vorbereiten. Komm! Wir trimmten und übten den ganzen Tag. Der Schweiß rann in Sturzbächen über unsere Rücken. Zum Glück hatten wir guten Wind. Klar zur Wende! Ist klar. Hol dichter das Gruß! Am Abend, als Tanners imposante Luxusjacht Hekla am großen Kai von Paltney festgemacht hatte, schafften wir einen Auftritt, der sich sehen lassen konnte. Unter vollen Segeln zogen wir aus der Sonne kommend an Tanners Schiff vorbei, staunend beäugt von einer großen Schar interessierter Partygäste. Schließlich ließen wir uns Zeit für eine elegante Wende, dann refften wir die Segel und legten an der Bordwand der Hekla an. Eigentlich kann ich es ja nicht leiden, wenn man mir die Show stiehlt. Mein Name ist James Dixon und das ist mein Freund Charlie Agatha. Angenehm, ich bin Terry Tanner. Eine solche Veranstaltung an Bord Ihrer Yacht abzuhalten, das ist schon eine ausgezeichnete Marketing. Danke. Ich wünschte nur, ich könnte sagen, die Hekla wäre tatsächlich meine Yacht. In Wirklichkeit habe ich sie mir nur auch... Ja, klar, ich muss das ja nicht zu erklären, nicht wahr? Ihre Ankunft hat bewiesen, dass Sie in diesem Punkt von mir keine Nachhilfe benötigen. In diesem Punkt vielleicht nicht, aber ansonsten... Sie gefallen mir, Mr. Dixon. Sie reden nicht lange um den heißen Brei herum. Nun, bitte kommen Sie mit mir an die Bar. Tanner war ein schmaler Mann mit lockigem, blonden Haar und stahlblauen Augen. Mit festem Schritt ging er voraus und trug sein Selbstbewusstsein wie eine Bugwelle vor sich her. Wir bahnten uns den Weg durch eine ansehnliche Zahl von Partygästen. Alle sahen blendend aus. Geldadel mit gepflegtem Teint und eleganter Garderobe. Ausnahmen bildeten nur einige raue, wettergegerbte Gesichter. Das waren die Segler. An der Bar, die auf dem Sonnendeck aufgebaut worden war, stellte er Charlie und mich einem Geschäftsfreund vor. Als er sich sicher war, dass Charlie mit dem Mann gut ins Gespräch gekommen war, zog er mich weiter zu einem anderen, gut gekleideten Mann, Typmanager mit graumeliertem Haar. Der Mann unterhielt sich gerade mit einer jungen Frau in einem atemberaubenden Abendkleid und schwenkte dabei genießerisch ein Glas Whisky hin und her. Mr. Dixon, darf ich Ihnen Deck Sillam vorstellen? Deck, dies hier ist James Dixon, der gerade erst glücklich aus schwerem Sturm an der irischen Küste zurückgekehrt ist. Es freut mich. Sillam ist Europachef der Orange Cars Group. Einer der weltgrößten Autokonzerne. Terry, das interessiert doch niemanden. Er macht das jedes Mal, müssen Sie wissen. Mr. Dixon, darf ich Ihnen Agnès de Stael vorstellen? Ich freue mich, Sie zu sehen, Mr. Dixon. Ah, Sie sind doch die Reporterin von Paris Weekend. Angenehm. Wirklich? Ich dachte, Sie wollten nicht mit mir sprechen. Da wusste ich ja noch nicht, mit wem ich es zu tun habe. Ah, und nun wissen Sie es. Ich hoffe, Sie irren sich nicht, Mr. Dixon. Ich unterbreche nur ungern eine charmante Unterhaltung wie diese, aber wir alle sind letztlich wegen des Geschäftes hier, nicht wahr? Deswegen, liebe Agnès, möchte ich Sie bitten, mir Gesellschaft zu leisten. Aber natürlich. Ich kann Mr. Dixon auch noch später Nachhilfe in Menschenkenntnis geben. Es wäre mir ein Vergnügen. Bis später dann. Der gute alte Terry denkt immer nur an sein Geschäft. Sein Geschäft? Ah, ich verstehe. Er bekommt Provisionen, wenn er ein Sponsorengeschäft anbahnen kann. Natürlich. Was dachten Sie denn? Wahrscheinlich habe ich wirklich Nachhilfe in Sachen Menschenkenntnis nötig. Dafür können Sie garantiert hervorragend segeln. Das schon. Aber leider habe ich noch keinen Sponsor. Ach, verstehe. Nun, es tut mir leid, Mr. Dixon, aber Terry ist da wohl ein Irrtum unterlaufen. Meine Firma Orange Cars hat sich nach dem Ausfall der Street Express von Ed Boniface bereits für ein anderes Boot entschieden. Und ein weiteres ist im Etat nicht vorgesehen. Oh, das ist bedauerlich. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie... Ich meine, dass Orange Cars der Sponsor von Ed war. Das... Tut mir leid für Sie. Nächstes Jahr vielleicht. Dann vielen Dank erst einmal, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben, Mr. Salem. Ja, für einen Segelfreund wie mich ist das so selbstverständlich. Wir sehen uns. Sicher. Am liebsten wäre ich meinem inneren Impuls gefolgt und hätte mich wie ein geprügelter Hund nach Hause getrollt. Wenn nicht genau in dem Augenblick etwas passiert wäre, womit ich beim besten Willen nicht gerechnet hatte. Ich entdeckte plötzlich ein Gesicht in der Menge. Alan? Das ist doch... Alan! Hey, Alan! Alan, du lebst! Scheiße. Einen Moment stand ich wie vom Donner gerührt. Dann rannte ich ihm hinterher. Bleib still, Alan Burton! Ich muss mit dir reden. Lass mich! Du sollst mich loslassen! Ist dir klar, dass alle Welt dich für tot hält? Ich bin nicht ertrunken. Ich bin geschwommen und dann... Und? Na, was dann? Wieso hast du dich nicht bei uns gemeldet? Wieso? Na, irgendwie bin ich an Land gekommen. Ich war so verwirrt, so durcheinander. Jemand gab mir trockene Kleidung und half mir, nach Cork zu kommen. Von da bin ich mit einer Fähre übergesetzt. In Plymouth habe ich dann hier an Bord der Hekla angeheuert. Weißt du was, das kannst du alles in aller Ruhe, Ed, erzählen. Wir werden ihn gleich anrufen. Los, komm. Was? Komm mit. Nein! Los, komm. Nichts, Ed. Ich kann nicht mit ihm reden. Komm. Bist du verrückt geworden? Halt! Haltet den Mann! Konnte ich noch rufen, dann verlor ich für kurze Zeit das Bewusstsein. Jim, wachen Sie auf! Jim, hey! Minuten später erwachte ich in den Armen von niemand anderem als der französischen Journalistin. Bleiben Sie liegen. Ihre Nase blutet. Die Wärme ihrer Hände und ihr angenehmes Parfum erfüllten mich mit Zuversicht und Ruhe. Was hatte das zu bedeuten? Hat der Mann Sie beraubt? So kann man es auch nennen. Auch wenn ich zugeben musste, dass ich mich gerne von Agnès de Staël umsorgen ließ, so hatte ich noch immer kein Interesse daran, dass die Geschichte öffentlich ausgewalzt wurde. Schon gut, Mister. Ich denke, ab jetzt komme ich wieder alleine klar. Nennen Sie mich doch Agnès. Immer noch misstrauisch. Na klar. Aber nehmen Sie es nicht persönlich, Agnes. Ich stand auf und blickte mich um. Niemand sonst war hinter Alan und mir hergerannt. Nur Agnes war uns gefolgt. Vielleicht rede ich ja doch noch mal mit ihm. Es muss ja nicht über Segeln sein. Vielleicht können wir zusammen essen gehen, oder? Na, Mr. Dixon, Sie lassen gerade den berühmten britischen Charme spielen, nicht wahr? Mein Freund hat mich davor gewarnt. Ihr Freund? Jean-Luc Jarret. Jarret? Alle Achtung. Sein Trimaran, die Armoricaine, ist eines der besten Boote der letzten Saison gewesen. Na, dann verstehe ich auch, dass er nicht hier ist. Er hätte es sicher nicht nötig, sich einen Sponsor zu suchen. Stimmt. Er hat einen. Schon seit Jahren. Nun, bevor Sie meine Selbstachtung noch weiter in den Boden rammen, will ich lieber nach Hause gehen. Mein Kopf tut weh. Natürlich. Viel Glück, Jim. Ah, Dixon, da sind Sie. Ich habe Sie schon überall gesucht. Und wie verlief das Gespräch mit Salem? Negativ. Seine Firma hat schon ein Boot. So. Das ist schlecht. Aber lassen Sie den alten Tanner mal machen. Ich finde schon noch etwas für Sie. Mr. Tanner, wer ist Alan Burton? Alan Burton? Nie gehört. Wer soll das sein? Er sagt, er habe vor kurzem in Plymouth auf der Hekla angeheuert. Ich dachte, Sie wüssten vielleicht... Wie ich Ihnen schon sagte, Mr. Dixon, die Hekla ist nur geliehen. Vielleicht sollten Sie einmal mit dem Captain sprechen oder mit der Charterfirma. Warten Sie, ich gebe Ihnen die Telefonnummer. Er schrieb etwas auf eine seiner Visitenkarten und reichte sie mir. Ich dankte und ging. Charlie war immer noch vertieft in das Gespräch mit dem Geschäftsmann. Ich nickte ihm zu und verzog mich auf die Weapon. Kurz darauf kam auch er. Offenbar hatte der Smalltalk mit dem Geschäftsmann ebenfalls nichts gebracht. Wir setzten Segel und fuhren schweigend durch die Dunkelheit zu unserem Liegeplatz. Von zu Hause aus rief ich Ed Boniface in seinem Lieblingspub in Plymouth an. Die Nachricht, dass Alan Burton lebte, schien ihn nicht allzu sehr zu wundern. Am nächsten Morgen nahmen wir unser Training wieder auf. Wir konnten zwar mangels Crew noch nicht alles austesten, aber immerhin wollten wir wissen, was in der Weapon steckt. Am dritten Tag unseres Trainings kam Charlie morgens mit Neuigkeiten auf den Steg. Morgen, Jim. Hab gerade auf dem Weg hier mit Chiefy gesprochen. Du weißt schon, Chiefy Barnes von der Küstenwacht. Der hat mir von ein paar spielenden Kindern erzählt, die neulich beobachtet haben, wie im Hafen ein Beiboot geklaut wurde. Und? Naja, Chief hat das keine Ruhe gelassen und er hat sich mit ein paar Kollegen an der Küste in Verbindung gesetzt. Und es hat nicht lange gedauert und er hat das Boot ausfindig gemacht. Es liegt in Siam am Kai und scheint verlassen. In Siam? Sag mal, das sind ja höchstens 30 Meilen von hier. Pass auf, ich fahr sofort hin. Ich bin spätestens mittags wieder zurück. Obwohl ich genug Probleme mit meinem eigenen Boot hatte, ließ mir das Ende der Street Express nach wie vor keine Ruhe. Welche Rolle hatte Alan Burton dabei gespielt? Als ich kurze Zeit später in Siam auf dem Kai stand, wünschte ich mir, ich hätte mich nicht so sehr dafür interessiert. Aber das ist ja... Oh mein Gott. Oh, verdammt. Schnell hatte ich das Beiboot gefunden. Und mir war gleich aufgefallen, dass die Ankerkette ausgebracht worden war, zusätzlich zur Verteuung. Als ich genauer hinsah, blickte ich in die wässrigen Augen von Alan. Seine Leiche trieb ungefähr einen halben Meter unter der Wasseroberfläche. Sofort war mir klar, dass es sich nicht um einen Unfall handeln konnte. Die Ankerkette war mehrfach um seinen Hals gewickelt worden und hielt ihn unter Wasser fest. Oh Gott. Ist da die Polizei? Mein Name ist James Dixon. Ich rufe Sie von einem kleinen Motorboot aus an, das an der Mauer des Hauptcays im Yachthafen von Siam liegt. Gerade habe ich eine Leiche gefunden. Ein Mann, sein Name ist Alan Burton. Was? Ja, ich warte, bis Sie eintreffen. Nichtsdestotrotz glaubte die Polizei an einen Unfall. Alan war ihrer Meinung nach durch eine Verkettung unglücklicher Umstände zu Tode gekommen. Und meiner Geschichte mit der Havarie vor Irland gingen sie nur insofern nach, als dass sie mein Alibi für die vermutete Todeszeit überprüften. Doch ich war aus dem Rennen, weil ich mit Charlie zusammen gewesen war. Als ich wieder in Pulteney ankam, war es für das Training zu spät geworden. Deshalb fuhr ich zu mir nach Hause. Armer Alan, in was für eine Horrorgeschichte war er da nur reingeraten? Er hatte die Ankerleine der Street Express gekappt. Dessen war ich mir jetzt ganz sicher. Deswegen war er damals vor Ed und mir an Deck gewesen, bereits im Regenzeug. Er hatte alles sorgfältig geplant, inklusive seines mysteriösen Verschwindens. Dass ich ihm an Bord der Heckler so schnell wieder über den Weg laufen würde, hatte er wohl nicht geahnt. Aber warum hat er das alles getan? Morgen würde ich Ed anrufen und versuchen, diese Frage mit ihm zusammenzuklären. Hallo? Sally, Jim, wie geht es der Nase? Ah, Miss Dahl. Ich meine Agnes. Was kann ich für Sie tun? Ich dachte, ich mache noch einmal einen Versuch, von Ihnen ein Interview zu bekommen. Gut. Was wollen Sie wissen? Wie ich höre, sind Sie ein guter Segler und Ihr Boot hat mächtig Eindruck gemacht. Sie könnten einigen Franzosen ziemlich zu schaffen machen. Sie sprechen von Ihrem Schatz Jarre, nehme ich an. Oh, Jean-Luc ist nicht mein Schatz. Wir sind nur gute Freunde. Ach ja? Naja, eigentlich geht mich das ja gar nichts an. So. Ich hatte gehofft, Sie freuen sich, das zu erfahren. Naja. Wie ich höre, haben Sie immer noch keinen Sponsor? Woher wissen Sie das? Ich schreibe auch über Terry Tanner und über seine Freunde. Nun, nach Sillems Absage wird es natürlich etwas schwer für mich. Abwarten. Sollten wir uns nicht einmal treffen? Okay. Wann? Bald ist doch schon das Cherbourg-Rennen. Wie wäre es, wenn ich am Tag der Regatta mit Ihnen zum Startfeld aufbreche? Sie wollen auf der Orange Wind bis zum Leuchtfeuer von Eddystone mitsegeln? Warum nicht? Ich bin eine gute Seglerin. Außerdem könnten wir dann das Interview in bester Atmosphäre führen. Und obendrein wird es Sie von Ihrer Nervosität vor dem Start ablenken. Wahrscheinlich werde ich erst durch Ihre Anwesenheit nervös. Keine Sorge. Ich werde rechtzeitig vor dem Start von Bord gehen. Ich kann mich ja zur Hekla übersetzen lassen. Tanner wird beim Start dabei sein, soviel ich weiß. Also gut, einverstanden. Ich erwarte Sie dann am Renntag auf dem Steg in Pulteney. Sagen wir um 6 Uhr morgens. Wunderbar. Bis dann. Au revoir. Ich musste mir eingestehen, dass ich mich darauf freute, Sie wiederzusehen. Aber zuallererst musste ich mit Ed sprechen. Ed? Ed? Ed, bist du zu Hause? Ich bin's, James Dixon. Ed war nicht ans Telefon gegangen. In seiner Stammkneipe hieß es nur, er müsse zu Hause sein. Also fuhr ich in aller Herrgottsfrühe nach Plymouth, wo Ed auf einem alten Motorsegler wohnte. Ed! Ed, jetzt mach schon auf. Ich weiß, dass du zu Hause bist. Plötzlich fuhr mir durch den Kopf, dass etwas passiert sein konnte. Verdammt nochmal. Ich bin's, Jim. Diesmal gab es nun wirklich keinen Zweifel. Ed. Oh, verflucht. Ed Boniface war ermordet worden. Denn er saß auf seinem kleinen, stinkigen Locust und hatte einen Strick um den Hals. Fest um den Hals. Man hatte ihn brutal erdrosselt. Verflucht nochmal. Polizei? Mein Name ist Dixon. Mein Alibi war sogar besser als das letzte Mal. Ich war zur vermuteten Tatzeit auf der Polizeistation von Siam gewesen, um meine Aussage zu Alan Burton zu machen. Allerdings wollte auch die hiesige Polizei nichts von einer Verschwörung oder Mordserie wissen. Ed war Opfer einer Pappbekanntschaft geworden, nahmen sie an. Verdammt, Charlie, da draußen läuft irgendein Irrer herum und bringt Segler um. Das Training mit Charlie brachte mir kaum Ablenkung von meinen Grübeleien. Aber wieso sollte jemand so etwas tun? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden, da kannst du Gift drauf nehmen. Dixon? Dax Sillum von Orange Cars hier. Hören Sie, ich habe gerade das mit Ed Boniface erfahren. Es tut mir leid. Er war doch Ihr Freund, nicht? Ja, das war er. Danke, dass Sie anrufen. Aber nicht nur deswegen. Haben Sie immer noch Interesse daran, dass Orange Cars Ihr Sponsor wird? Ja klar, warum nicht? Nun, dann freut es mich, Ihnen eine Zusage geben zu können. Lassen Sie uns so schnell wie möglich die Verträge aufsetzen. Einverstanden? Einverstanden. Aber was ist aus dem anderen Boot geworden? Dem, das Eds Vertrag bekommen hatte. Wer war das eigentlich? Ich verrate nur so viel. Der Skipper kann seinen Verpflichtungen des Vertrages in dieser Saison leider nicht nachkommen. Er hat sich einen komplizierten Armbruch zugezogen. Bedauerlich, aber ein Glücksfall für Sie. Allerdings hat der Mann bereits einen Teil der Fördersumme ausgegeben. Für Sie bleibt also weniger übrig, als Sie sich vielleicht vorstellen. Wie viel? 300.000. 100.000 jetzt, den Rest in der Saison. Was ist mit Tanners Provision? Ich habe sie angerufen, nicht Tanner. Verstehe. Aber wird Tanner das gefallen? Keine Ahnung. Interessiert das irgendjemanden? Ach ja, übrigens, Sie müssen natürlich Ihr Boot umbenennen. Irgendetwas mit unserem Firmennamen, sagen wir Ihnen. Wie wäre es mit Orange Wind? Gut, warum nicht? Am besten, Sie kommen zu mir ins Büro nach London und wir machen alles klar. In Ordnung. Ja, ja, das geht's. Wir segeln ab sofort unter Orange Wind. Heißt das, wir haben einen Sponsor? Genau das heißt es, Charlie. Und zwar eine Firma namens Orange Cars. Oh Mann, das ist ja fantastisch. Yippie! 300.000 englische Pfund. Das würde reichen, um Harry Blake auszubezahlen und damit meine Firma zu behalten. Obendrein war sogar noch eine erste Heuer für eine Crew drin. Wir konnten also ernsthaft mit dem Training beginnen. Ich konnte es mir nicht verkneifen, Harry die gute Nachricht sogleich mitzuteilen. Blake? James hier. Du kannst ja schon mal einen neuen Job suchen, Harry. Wie meinst du das? Ich werde dich ausbezahlen. Ach, und wo willst du so viel Geld herkriegen? So long, Harry. Du hörst von meinem Anwalt. Mir war klar, dass es kindisch war, so zu triumphieren, aber ich war wirklich erleichtert über Sillums Zusage. Somit war meine geschäftliche Krise beendet. Was zu klären blieb, war der Sport und seine Finanzierung. Und da galt es jetzt, alles dran zu setzen, die Cherbourg zu gewinnen. Ich brauchte eine Crew. Sofort. Klar, ich mach mit, Jim. So, keine Frage. Wir sind doch alte Freunde, ha? Danke, Scotto. Nichts für ungut, Jim. Cheers. Scotto Marlin war ein Hühne von Neuseeland. Seine Füße hatten länger auf Yachten als an Land gestanden. Und seit er hier lebte, verdiente er sich seinen Lebensunterhalt damit, dass er für reiche Londoner ohne Freizeit die Pflege ihrer Statussegelboote übernahm. So, so. Die Cherbourg, sagst du. Charlie hat uns heute gemeldet. War vielleicht ein bisschen früh? Ach was, das schaffen wir schon. Mach dir keine Sorgen, ha? Außerdem besorge ich dir noch gute Gorillas. Wie wär's denn mit den Zuckerpüppchen, Dyke und Noddy, ha? Es wird ein ganz schönes Stück Arbeit, Scotto. So leicht gewinnt man die Cherbourg nicht. Na, du wirst schon sehen, das klappt, ha? Unser Boot ist doch wie immer das Beste der Welt. Also, wie in alten Zeiten. Cheers. Danke, Scotto. Cheers. Ich war nicht ganz so überzeugt wie Scotto. Aber mit Noddy und Dyke bekamen wir wirklich gute Gorillas, wie die verlängerten Arme des Skippers an Bord genannt wurden. Es war später Abend, als ich wieder zu Hause war. Ja, hallo? Dixon, Tanner hier. Ich habe ausgezeichnete Nachrichten. Ich habe einen Sponsor für Sie, Orange Cars. Miss Tanne, Dag Zillum hat mich heute bereits angerufen und mir ein gutes Angebot gemacht. Wir sind übereingekommen, auf einen Vermittler zu verzichten. Hat er Ihnen das nicht gesagt? Aha, so ist das also. Nun gut, es haben schon andere versucht, so etwas im Alleingang zu machen. Hören Sie, Tanne, sprechen Sie mit Zillum. Sie sollten sich warm anziehen, Dixon. Es wird eine harte Saison für Sie. Dafür werde ich sorgen. Gute Nacht. Instinktiv hatte ich natürlich gewusst, dass ich so ein Gespräch mit Terry Tanner würde führen müssen. Doch allzu lange hatte ich keine Zeit, mich meinem Unbehagen hinzugeben. Ja, Dixon? Dies ist eine automatische Ansage. Was? Beginn der Ansage. Was soll das? Wickeln Sie 50.000 Pfund in gebrauchten Scheinen in eine schwarze Wildhüte. Bringen Sie das Paket morgen Abend nach Barley Harbor. Dort steht am Eingang des Hafengeländes eine einzelne Telefonzelle. Legen Sie das Geld dort ab. Danach fahren Sie wieder nach Hause. Sie werden beobachtet. Morgen 10 Uhr, Barley Harbor, 50.000 Pfund in die Telefonzelle am Hafeneingang. Keine Polizei. Denken Sie an Ed. Denken Sie an Ihr Boot. Ende der Ansage. So banal die Erkenntnis mir im ersten Moment auch erschien, sie ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Endlich kannte ich den Grund für unsere Havarie mit Eds Trimaran vor der irischen Küste. Alan Burton hatte die Ankerleine im Auftrag eines Erpressers gekappt. Um zu verhindern, dass er plauderte, hatte er sterben müssen. Und Ed, der offenbar mit dem Unfall der Street Express dafür bestraft werden sollte, dass er nicht auf die Erpressung eingegangen war, musste ebenfalls dran glauben. Hatte er auf eigene Faust versucht herauszufinden, wer ihn erpresste? Sollte ich den Erpresser zu fassen bekommen, dann hätte ich auch den Mörder von Alan und Ed. Also musste ich auf seine Erpressung eingehen. Zum Schein. Mit zitternden Händen suchte ich eine Mülltüte und legte alle meine Telefonbücher hinein. Dann begann das Warten. Klar zur Wende. Klar zur Wende. Jim, hörst du nicht? Was? Ach so, ja. Klar zur Wende. Sorry, Charlie, sorry. Das Training am nächsten Tag war die Hölle. Ich war unkonzentriert und sah dauernd auf die Uhr. Am Nachmittag suchte ich einen Vorwand, um schnell von der Pier zu kommen. Schließlich fuhr ich nach Barley Harbor. Es war noch hell. Die Telefonzelle fand ich sofort. Sie war hell erleuchtet. Ich untersuchte rasch die Umgebung, dann wusste ich, was ich tun musste. Als es soweit war, ging ich zur Zelle und stellte die Tüte auf die Ablage neben dem Telefon. Dann kehrte ich, ohne mich umzusehen, wieder zu meinem Wagen zurück und fuhr los. Am Ortsrand wendete ich. Auf halber Strecke parkte ich. Ich hockte mich hinter eine Bank für Spaziergänger und wartete, den Blick starr auf die Telefonzelle gerichtet. Plötzlich hörte ich ein Geräusch, direkt neben mir. Aber ehe ich aufblicken konnte, erhielt ich einen harten Schlag auf den Kopf. Oh. Hallo? Hallo, junger Mann. Wachen Sie auf. Soll ich einen Arzt rufen? Oh, nein. Es geht schon. Oh, es geht schon. Wie spät ist es? Kurz vor Mitternacht. Sind Sie sicher, dass alles in Ordnung ist? Vielleicht sollte ich die Polizei rufen. Nein, es ist nicht nötig. Ich bin gestolpert, mit dem Kopf auf die Bank da geknallt. Zu viel gebechert, was? Naja, kann ja mal vorkommen. Hey! Warten Sie! Wieso laufen Sie denn weg? Danke, ich hab's eilig. Na sowas. Fast eine Stunde hatte ich dort im Dreck gelegen. Wütend lief ich zur Telefonzelle. Schon von Weitem sah ich, dass meine Telefonbücher verstreut herumlagen. Als ich mit brummendem Schädel endlich wieder zu Hause angekommen war, erwartete ich eigentlich, dass ich bald einen weiteren Anruf von der Computerstimme erhalten würde. Doch das Telefon blieb stumm, auch in den folgenden Tagen. Ich versuchte, mich auf das Training zu konzentrieren und je länger die Episode in Barley zurücklag, umso besser gelang es mir auch. Irgendwann musste ich einen halben Tag nach London, um in Dag Zillums Büro die Verträge mit Orange Cars zu unterzeichnen. Ich hatte ein mulmiges Gefühl. Stone mitfahren darf. Sie will ein Interview von mir. Ich glaube, da kommt sie schon. Ich musste mich erst durchfragen und... Nicht der Rede wert, aber jetzt schnell an Bord. Ich kann sie noch unterwegs den anderen vorstellen. Los, Scotto, Leinen los! Wird gemacht, Skipper. Während der etwa zweistündigen Anfahrt zum Startpunkt beim Leuchtfeuer von Eddystone hielten wir eine letzte Skipperbesprechung. Die Sonne schien und der Wind blies kräftig aus Ost-Nordost. Der Seewetterbericht versprach, dass sich daran so bald nichts ändern würde. Also ideale Bedingungen. Die Trimmung des Bootes war sehr gut und die Crew hoch motiviert. Wir hatten eine reelle Chance. Dann widmete ich mich Agnes, die sich auf dem schwankenden Boot erstaunlich gewandt bewegen konnte. Kennen Sie Arthur Davies? Nein, wer soll das sein? Er war als Skipper sozusagen Ihr Vorgänger bei Orange Cars. Er hat sich einen komplizierten Armbruch zugezogen. Sillam hat mir von ihm erzählt, ohne mir den Namen zu nennen. Der Unfall, den Davies angeblich hatte, war nichts anderes als ein Überfall. Er hat mir selbst erzählt, dass jemand ihn bewusstlos geschlagen hat und ihm dann einen 100 Pfund schweren Anker auf den Oberarm geschmettert hat. Was? Aber warum? Wer macht sowas? Vielleicht war jemand nicht einverstanden, kein Geld zu bekommen? Was meinen Sie damit? Jim, werden Sie erpresst? Erpresst? Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie sprechen. Warschau, da ist die Hekla! Das kam keinen Moment zu früh. Irgendwie fühlte ich mich von Agnes' Fragen in die Enge getrieben und ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie mehr wusste als ich. Da ich mir nicht ausmalen konnte, welche Rolle sie in der ganzen Geschichte spielte, wagte ich nicht, weiter mit ihr darüber zu sprechen. Ein Beiboot der Heckler kam längsseits und Dag Zillam kam mit einigen Mitarbeitern an Bord. Und mit den Werbefolien von Orange Cars. Agnes verabschiedete sich von mir. Sie wollte den Start von der Heckler aus verfolgen. Bonne chance, Jim. Danke. So, Jim. Während meine Leute die Folien anbringen, will ich Ihnen die Funktion der Internetkamera erklären. Eine Webcam? Das ist eine gute Idee. Ja, heutzutage ein wichtiger Bestandteil des Werbekonzepts. Keine Sorge, wir bringen die Kamera mit dem Sender an einer unauffälligen Stelle an. Hier zum Beispiel, am Gehäuse der Ruderanlage. Da stört der Kasten niemanden. Aber wie hält die Kamera auf See Verbindung zum Internet? Ja, über Satellit. Sie brauchen sich um überhaupt nichts zu kümmern. Sobald er und seine Männer wieder von Bord waren, segelten wir in Richtung Startlinie. Neben dem Schiff der Regattaleitung hatte sich schon eine stattliche Anzahl von Booten verschiedenster Bauweisen versammelt. Achtung, es geht los! Noch 10 Minuten bis Startschuss! Heiß Großsegel! 2 Riffs! Ach nee, schau mal, wer da alles auf dem Sonnendeck der Hekla steht. Ich beschattete meine Augen und blickte hinüber. Neben Tanner und Zillam konnte ich einen Mann erkennen, mit dem ich hier nicht unbedingt gerechnet hätte. Mein alter Kompagnon Harry Blake. Wo ist Agnes? Ich kann sie nirgendwo entdecken. Ich schon, da vorne ist sie. Charlie zeigte auf einen der Trimarane, die langsam hinter uns kreuzten, um ja nicht zu früh über die Startlinie zu rauschen. Agnes stand hinter dem Spritzschutz und sprach mit dem Skipper. Das ist die Amerikaine von Jean-Luc Jarret. Sie ist direkt achteraus. Jetzt schwenkt sie auf unseren Kurs ein. Ich nickte nur. Ein Klumpen in der Magengegend hinderte mich am Sprechen. Noch 5! Keine Überlappung mit der Amerikaine! Die Amerikaine ist hinter uns und hat kein Wegerecht. Sie muss entweder noch einiges an Fahrt zulegen oder sie bleibt bis zum Startschuss achteraus. Wir sind zu schnell! Man darf bei so einer Wettfahrt natürlich nicht zu früh über die Startlinie gleiten, sonst bekommt man Strafrunden aufgebrummt. In einem so hochklassigen Starterfeld wie diesem ist damit jede Siegchance zunichte gemacht. Andererseits muss man peinlichst genau die Wegerechte einhalten, sonst wird man ebenfalls bestraft. Noch 1 Minute! Ich glaube, wir sind viel zu schnell! 1 Minute! Wir werden zu früh über die Linie gehen! Los, aufhören! Nein, das passt, wirst schon sehen. 10 Sekunden! 9, 8, 7! 6. Holt das Großsegel nicht! Jetzt! 3, 2. Oh mein Gott! 1. Ja! Klasse! Das war nicht mehr seine Hand. Mann, meine Nerven. Knapper ging's wohl nicht, was? Aber was willst du? Wir sind als Erste rüber. Klar zum Ende. Ich legte Ruder. Orange Wind begann zu drehen und zog einen großen Schaumbogen durchs Wasser. Der Baum wippte und das Großsegel flog auf den anderen Bug hinüber. Dann hob sich der Backbordbug in die Luft und achteraus sprudelte die Gischt hoch und ab ging die Post. Wir stürmten allen voran in den Kanal hinaus. Nach und nach verschwand die Küstenlinie aus unserem Blickfeld. Als einige Stunden später die Dämmerung einsetzte, konnten wir achteraus den Pulk von Segeln immer schlechter ausmachen. Stattdessen war das Meer übersät von Positionslichtern. Der Wind hatte zugelegt und warf steile Seen auf. Es war nicht leicht, Kurs zu halten, geschweige denn die Anzeigen der Navigationsgeräte neben dem Ruder klar zu erkennen. Die Querung von stark befahrenen Schifffahrtsrouten bei Nacht ist immer riskant. Deshalb behielten wir nicht nur das Gerät zur Positionsbestimmung und den Kompass im Blick, sondern auch die Horizontlinie. Unser GPS-Positionsgerät meint, wir kommen bald in die Nähe der Kanalinseln. Wir ziehen in sicherem Abstand an den Untiefen von Buru vorbei, zwischen Alderney und Guernsey hindurch, und erreichen dann die Wendetonne vor Jersey, hoffentlich als Erster. Und dann geht es wieder Kurs Nord Richtung Cherbourg. Irgendetwas von der Amerikan gesehen? Nein. Hey, wer weiß, vielleicht ist Charest gar nicht so gut, wie alle behaupten. Träum nur weiter. Inzwischen ist er wahrscheinlich schon in Jersey. Naja, gleich wird es hell, dann müssten wir ihn sehen können. Sag mal, hörst du das auch? Ist das nicht Brandung? Brandung? Du spinnst, wir sind meilenweit entfernt. Aber voraus ist etwas, ich bin mir ganz sicher. Hör doch mal hin. Das kann gar nicht sein, Jim. Ein GPS-Gerät irrt sich niemals. Ich habe doch gerade erst damit unsere Position bestimmt. Die Untiefen von Buru sind mindestens... Scheiße, siehst du die Gischt voraus. Du musst dich verrechnet haben. Das sind die Untiefen von Buru. Aber wenn ich es doch sage, das GPS kann sich gar nicht irren. Das ist technisch unmöglich. Da, Felsen voraus. Knapp unter der Wasseroberfläche. Wir steuern genau drauf zu. Verdammt. Ruder hart, Steuerbord. Festhalten. Gischt. Eigentlich nur Wasser. Aufgewühltes, schäumendes Meerwasser. Für jeden Skipper. Mit übermenschlicher Anstrengung konzentrierte ich mich darauf, die Untiefen, die vor uns lagen, zu erahnen. Sehen konnte ich sie nicht. 10 Grad Steuerbord! Es war Charlie. Seine Stimme kam vom Vordeck. Ich legte Ruder. Jetzt Backbord! Hart Backbord! Wieder gehorchte ich, ohne nachzudenken. Rechts so! Achtung! Steuerbord! 10 Grad! Nein, 20! Jetzt! Das Boot hob und senkte sich unregelmäßig. Das Steuerrad kreiselte in meinen Händen hin und zurück. Ich schrie, ich horchte, ich stierte. An Steuerbord war weißes Wasser, an Backbord war weißes Wasser. Und dann, nach einer Ewigkeit, wie es mir schien, sah ich plötzlich, wie das Leichentuch sich vor mir teilte. Langsam, unendlich langsam, fuhren wir in ein schönes, tiefes, schwarzes Gewässer. Verflucht! Teufel sind wir dann wieder rausgekommen. Scotto, übernimm mal das Ruder. Jetzt zieht dann die Hände so. Mach ich, Skipper. Würde aber verdammt nochmal viel mehr interessieren, wie wir da überhaupt reingeraten sind. Keine Ahnung, frag mich was Leichteres. Das GPS? Es hat mir eine falsche Position angegeben. Das kann doch gar nicht sein, Charlie. Ein GPS empfängt Daten, die bis auf 30 Zoll stehen. Ja, dann weiß ich's auch nicht. Verdammt doch mal. Wir sollten zur Vorsicht unsere Position nach der alten Methode ermitteln. Kompasspeilung, da werden wir ja sehen. Da! Habt ihr das gesehen? Nein, was? Das GPS? Es spinnt! Seht doch, es springt hin und her, völlig verrückt! Stimmt. Mal zeigt es die eine Position, einmal die andere. Und jetzt zeigt es nur noch die eine an. Das ist doch komisch. Wetten, das ist jetzt der richtige Wert? Das ist unsere derzeitige Position kurz hinter den Untiefen von Buru. Ja, und der andere Wert, der vorher zu lesen war, das war die falsche Position, von der ich ausgegangen bin. Ist ja kein Wunder, dass wir mitten in die Untiefen hineingesegelt sind. Ich bin von einer völlig falschen Position ausgegangen. Scheiße, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Als hätte es jemand drauf angelegt. Du meinst Sabotage? Aber wer sollte sowas tun? Keine Ahnung. Außer... Das war's. Mich traf die Erkenntnis wie ein Hammerschlag. Wie hatte ich nur so blind sein können? Wir betrachten ab jetzt das GPS als ausgefallen und navigieren mit Kompasspeilung. Los jetzt! Wir haben eine Regatta zu gewinnen. Meinst du, wir können es noch schaffen? Wir haben viel Zeit verloren und Jarret ist sicher schon... Keine Ahnung, ob wir es noch schaffen. Aber wir müssen es versuchen. So viel sind wir unserem lieben Sponsor schuldig, nicht wahr, Charlie? Jungs, ihr habt's gehört. Ran an die Winschen. Wir nahmen wieder Fahrt auf. Der Wind wurde noch kräftiger und die auflaufende Tide gab uns zusätzlichen Schub. Jede Böe war als Beschleunigungsrumpf zu spüren. Und es dauerte nicht lange und ein Rumpf des Katamarans hob sich hoch aus dem Wasser. 25 Knoten über Grund, das ist fantastisch. So schnell waren wir noch nie. Die Trimmung stimmt perfekt. Wir müssen nur die Böen im Auge behalten, sonst kentern wir. So erreichten wir 2 Stunden später die Wendetonne vor Sorrel Point of Jersey. Ein Boot der Wettkampfleitung überwachte das Wenden. Wie wir sehen konnten, passierten einige Boote die Tonne. Von Jarret allerdings gab es keine Spur. Erst als wir am Mittag Kap Hagen passierten und inzwischen etliche Konkurrenten überholt hatten, sahen wir vor uns das Segel der Amerikaner wieder. Verdammt, der ist ganz schön schnell. Wir sind schneller. Los, wir müssen zwischen ihn und seinem Wind kommen. Ja, aber das merkt er doch und wird anlufen. Ich weiß, das wäre das klassische Segelschulmanöver, aber wir werden ihn austricksen. Los, Trimmung! Als Charret merkte, dass wir ihm seinen Wind nehmen wollten, lufte er tatsächlich an. Das heißt, er steuerte sein Boot in die Richtung, aus der der Wind kam, um uns den Kurs zu versperren. Wir arbeiteten uns dicht an sein Heck heran und im entscheidenden Moment täuschten wir vor, auch anzurufen. Als er zur Antwort ebenfalls noch weiter in Richtung Wind steuerte, legte ich Ruder und wir rauschten auf der Leeseite durch seinen Windschatten hindurch. Bevor Jarret wusste, wie ihm geschah, waren wir wieder am Wind, diesmal aber bereits vor ihm. Zoll um Zoll fiel die Amerikaner zurück. Jarrets wutverzerrtes Gesicht leuchtete über dem Steuerrad. Agnes zeigte ein unsicheres Lächeln. Nicht winken, Charlie. Tue ich doch gar nicht. Juhu! Ahoi! Jojoi, Segler! Wir trafen kurz darauf in einer Flottille unterschiedlichster Begleitboote im Ziel vor Cherbourg ein. Die Heckler dampfte in voller Fahrt vorweg. Über uns kreisten mehrere Hubschrauber und Sportflugzeuge. Der Lärm übertönte das Lautsprechergequäke eines Radiokommentators auf dem Boot der Wettkampfleitung, aber nach seinem Tonfall zu urteilen, waren wir das erste Boot, das die Linie passierte. Ah, Mr. Dixon. Willkommen an Bord, Herr Heckler. Ich gratuliere zum Sieg. Das war ja außerordentlich spannend. Allerdings, Mr. Tanner, allerdings. Zum Glück ließ sich das Veranstaltungskomitee der Regatta überreden, die Siegerehrung hier an Bord, Herr Heckler, vorzunehmen. Schön, dass Sie überhaupt angekommen sind. Wie meinen Sie das? Oh, ich meine, die Regatta zu gewinnen. Obwohl Sie mich nicht mit ins Boot genommen haben, das ist schon allerhand. Wir sehen uns später. So ein Idiot, was ist das denn? Klappern gehört zum Handwerk. Hast du schon vergessen? Na, ihr Helden, Glückwunsch zum Sieg. Jean-Luc schäumt vor Wut, weil ihr ihn wie einen Anfänger ausgetrickst habt. Aber ich kenne ihn. In Wirklichkeit habt ihr seine Hochachtung. Naja, vielleicht hätten wir nicht gewonnen, wenn wir nicht besonders motiviert gewesen wären. Ach, hast du es doch noch kapiert? Wurde auch Zeit. Kapiert? Was denn? Ich glaube, sie meinte... Ja, ich lasse euch da mal allein. Warte mal, Charlie. Charlie, warte. Weg ist er. Also, was soll ich kapiert haben? Dadurch, dass ich bei Jarret war, wurdest du so richtig wütend, nicht wahr? Was kann mehr beflügeln als die Wut der Eifersucht? Ich? Eifersüchtig? Das ist ja Unsinn. Na gut, ich gebe es jetzt zu. Ich war eifersüchtig. Zufrieden? Sehr. Und das ist die Belohnung dafür. James, James. Gut, dass ich dich treffe. Ah, oh, Harry Blake, mein Kompagnon. Nun, Harry, wie sieht es aus? Schon einen Job gefunden? Ich habe mir das mit der Firma noch einmal überlegt. Du bist ein elender Feigling, Harry. Aber gut, wir werden uns unterhalten. Wie wär's übermorgen? Einverstanden, einverstanden. Ach ja, und herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt fehlt eigentlich nur noch einer. Und wer sollte das sein? Dag Zillen, mein Sponsor. Und da ist er ja schon. Ein Hoch auf den Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben Sie siegen sehen, übers Internet. So, haben Sie. Na ja, dann haben Sie auch sicherlich gesehen, dass wir leicht vom Kurs abgekommen sind, oder? Ach, ich dachte, Sie hat mit Absicht eine Abkürzung gewählt. Oh, ich glaube, die Preisverleihung beginnt gerade. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten dürfte. Ich habe die Ehre, Mr. Sillam von der Firma Orange Cars Europe zu mir bitten zu dürfen, um die diesjährige Siegestrophäe für die Cherbourg-Regatta zu überreichen. Vielen Dank, Terry. Also gut, machen wir es kurz und schmerzlos. Lieber James Dixon, hiermit überreiche ich Ihnen den Pott. Sie und Ihre Crew haben sich die Siegprämie redlich verdient. Vielen Dank. Im Namen der ganzen Crew bedanke ich mich. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, um eine Ankündigung zu machen. Wie Sie wissen, ist unser Boot erst kurz vor der Regatta umbenannt worden. Nun, ich muss Ihnen mitteilen, dass es ab sofort wieder Secret Weapon hat. Sind Sie verrückt geworden? Wie lange verschaffen Sie schon Seglern Sponsorengelder Ihrer Firma, um sie Ihnen dann wieder abzupressen, Mr. Sillam? Was? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. So, wie Sie wissen, bin ich Reporterin, Mr. Sillim. Und ich kann recherchieren. Ich habe in einschlägigen Kreisen nachgeforscht. Sie sind ein Spieler und Sie haben enorme Spielschulden. Genauso übrigens wie Ed Boniface. Haben Sie ihn eigentlich am Kartentisch kennengelernt, Mr. Sillim? Und Alan Burton. Auch er war leidenschaftlicher Spieler. Nur Sie, Sillim. Sie konnten als derjenige, der die Heckler gechartert hat, dafür sorgen, dass Burton anheuern konnte. Ich habe Ihnen ja immer gesagt, dass die Heckler nicht mir gehört. Ja, Mr. Tanner. Aber dass Sillim derjenige war, der Sie gechartert hatte, das haben Sie mir nie verraten. Wie auch immer. Ihre Unterschrift auf dem Empfehlungsschreiben für Alan Burton hat Sillim gefälscht. Aber das... Er hat was? Das ist ja allerhand. Ein Anruf bei der Chartergesellschaft genügte. Dort gibt es eine Kopie des Empfehlungsschreibens. Und diese Kopie kam nachweislich per Fax aus Dag Sillims Büro. Ach, hören Sie auf, Dixon. Sie haben eine lebhafte Fantasie. Wo ist Sillim? Mr. Sillim, verraten Sie uns, wie Sie Alan Burton dazu gekriegt haben, auf Ed Boniface' Boot die Ankerleine zu kappen. Hatte er Spielschulden bei Ihnen? Und die Erpressungen? Wie viel hat Ed an Sie gezahlt, bevor er pleite war? Und dieser Arthur Davis? Ich nehme an, er wollte nicht mehr bezahlen und deshalb haben Sie ihm den Arm gebrochen. Irgendwann hat Ed dann sicherlich bei seinen Zockerfreunden erfahren, wer Sie sind, Sillim. Dummerweise hat er gehofft, wiederum Sie erpressen zu können. Deshalb haben Sie ihn kurzerhand umgebracht. Genauso wie zuvor Burton. Das werden Sie niemals beweisen können. Jedenfalls kann ich beweisen, dass Sie mich und meine Crew umbringen wollten, indem Sie dafür sorgten, dass wir in direktem Kurs auf die Untiefen von Beirut zusteuerten. Was? Das ist doch nicht möglich. Habe ich auch gedacht, Charlie, aber er hat es trotzdem geschafft. Ach, und wie soll ich das bewerkstelligt haben, ne? Hiermit. Die Webcam. Damit hat er das GPS-Gerät manipuliert? Richtig. Nur, dass das hier keine Webcam ist. Vielmehr ist es ein leistungsfähiger Sender, kaum größer als eine Zigarettenschachtel. Und nur dazu da, dem GPS ein falsches Positionssignal zu übermitteln. Der Sender ist so stark, dass er mühelos den Satellitenempfang überlagert. Stimmt's, Sillim? Ich bin sicher, eine Untersuchung der Polizei wird es bestätigen. Wird sie nicht. Jim, er hat die Kamera. Keine Sorge, wir haben hier Scotto. Lassen Sie nicht los! Was soll denn das? Sie bleiben schön hier, Freundchen. Das werde ich nicht. Sie sollen nicht loslassen. Keine Diskussion, tut mir leid. So ein Fluchtversuch kommt einem Schuldeingeständnis gleich. Nun, Mr. Dixon, damit sind Sie Ihren Sponsor los. Aber ich kann helfen, nicht dass nötig, Sie... Mr. Tanner. Ich werde James das Geld geben. Du? Aber... Ich kann es mir leisten. Ich bin reich. Reich genug, um bei der Secret Weapon einzusteigen. Als Sponsor? Nein, nicht als Sponsor. Als Miteignerin. Und Crewmitglied. Ich kann gut segeln, habe ich das nicht schon gesagt? Ja doch, aber... So. Und jetzt bringe ich dich ins Hotel. Du siehst müde aus und gehörst ins Bett. Aye, aye, Captain. Aber an Bord der Weapon bin ich der Skipper. Corned beef has his cabbage. Mother has McCree. Ein Leichentuch aus Gischt von Sam Llewellyn. Aus dem Englischen von Brunhild Seeler. Es sprachen James Dixon, Jochen Horst, Agnes Destal, Miriam Gurland, Charlie Egetter, Christoph Maria Herbst, Dag Sillim, Walter Renneisen, Terry Tanner, Udo Schenk, Ed Boniface, Paul Fastnacht, Scotto, Thomas Balou Martin, Alan Burton, Matthias Kiel, Spaziergänger Klaus Brothun und Harry Blake, Bruno Winzen. Technische Realisation Gertrud Melcher und Gabriele Neugroder. Regieassistenz Felix Patenzi. Hörspielbearbeitung und Regie Tim Vohwinkel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.